Der Mann hatte die breite Puddingnase eines Boxers oft genug was draufbekommen. Und auch diese Schwellungen unter den Augen und die dicken Wülste darüber. Das ganze Gesicht so platt gedrückt, dass man ein Tablett hätte draufstellen können. Natürlich nur, wenn er auf dem Rücken lag. Aber genau das tat er. Fast hätten wir es ausprobiert, das mit dem Tablett, nur so, um zu sehen, ob es wirklich klappt. Vielleicht hätten wir sogar ein paar Gläser von der Theke genommen und es vorsichtig vollgestellt damit. Ihn hätte das nicht gestört. Ihn störte gar nichts mehr. Wir waren zu dritt. Hardy, der kleine Paczynski und ich. Auf dem Weg zum Fußballplatz kamen wir fast jeden Tag hier vorbei, an der Gaststätte zum Anker. Ich war nie drin gewesen. Was sollte ich in einer verrauchten Eckkneipe, in der nur ein paar alte Kerle am Tresen hingen? Wenn wir nach dem Training vom Platz kamen, schauten wir durch die dreckigen gelben Scheiben, ob Hardys Vater da war. Wenn er in Stimmung war, konnte Hardy ihn anpumpen. Ich wartete so lange draußen. Doch jetzt saß ich selbst auf einem Stuhl neben dem Eingang und stierte auf den Mann am Boden. Die Tür war offen gewesen, weit offen am frühen Nachmittag, festgeklemmt mit einem Holzkeil. Kein Geräusch von drinnen, kein Licht. Die Fensterläden waren alle noch geschlossen. Da sind wir rein. Erst Hardy, dann ich. Der kleine Paczynski setzte sich erst mal im Eingang auf die Stufe. Wir schoben den schweren Türvorhang zur Seite und für einen Moment fiel ein Streifen Tageslicht in den düsteren Schankraum. Ich sah zwei Barhocker, dahinter den Tresen, Biergläser darauf, einige noch halb voll. Kalter Rauch hing in der Luft, Bierdunst stieg mir in die Nase. Offenbar hatte niemand geputzt oder gelüftet seit der letzten Nacht. »Hallo?« Hardy machte zwei Schritte in den Raum hinein. Ich hielt mich dicht an ihn, der Vorhang fiel zu und wir standen im Dunkeln. Kein Geräusch war zu hören, außer den Autos, die draußen vorbeifuhren. Aus meiner Tasche fingerte ich eine Schachtel Streichhölzer, ich zündete eins an. Und dann sahen wir ihn auf dem Boden liegen, links vor dem Tresen, vielleicht 3 Meter von uns entfernt. »Herr Sandach?« Hardy ging auf den Mann zu. »Hey!« rief er ihn an. Daraus kam kein Laut zurück. Dann wurde es wieder dunkel. Beim nächsten Streichholz erkannte auch ich, wer da lag. Der Wirt. Ich hatte ihn ein paar Mal durch die Scheibe hinterm Tresen gesehen. Ein grober, unangenehmer Typ. Hardy konnte ihn nicht leiden, das wusste ich. Der Kerl hatte ihm mal eine geknallt. Warum? Das hatte ich vergessen. Ich sah eine mickrige Kerze auf einem Tisch, entzündete sie und ging näher heran. Hardy stand schon neben dem Mann und blickte mit einem Grinsen zu mir hinüber. »Blöder Suffkopf«, zischte er. »Wahrscheinlich wieder voll besoffen.« Und dann hatte er die Idee mit dem Tablett. »Guck dir mal die platte Visage an«, sagte er. Das tat ich. Er war schon unterwegs zur Theke. Da merkte ich, wie unter mir die Knie weich wurden. Ich spürte, wie es in meinen Händen zu kribbeln begann, und dann wollte plötzlich keine Luft mehr in meine Lungen. Ich stand da, den Mund weit aufgerissen, mit einem Mal schweißnass. Und ganz langsam kam in meinem Kopf an, was ich da sah. Es waren die Augen, völlig starr, blicklos, seltsam verdreht, viel zu viel Weißes darin. Und das Rot, dieses dunkle, im Licht der Kerze schimmernde Rot, das sich um das Gesicht herum ausbreitete. Ich stolperte zurück, tastete nach einem Halt und bekam die Lehne eines Kneipenstuhls zu fassen. Dann saß ich da, mein Blick wie festgenagelt auf dem toten Gesicht am Boden. Heißes Kerzenwachs lief an meiner rechten Hand herunter, doch das spürte ich kaum. Erst ein klirrendes Geräusch von der Theke her ließ mich aufschrecken. Hardy. Er hatte wohl endlich richtig hingesehen, war zurückgestolpert und hatte dabei ein paar Gläser vom Tresen geschlagen. Und dann ging alles ganz schnell. Am hinteren Ende der Kneipe wurde eine Tür aufgerissen, jemand rannte durch den Raum, stürzte an uns vorbei, durch den Vorhang nach draußen. Ich hörte einen lauten Schrei, dann ein Poltern, das ich nicht deuten konnte. Hardy löste sich als erster aus der Erstarrung. Dann kam auch ich auf die Füße. Vorsichtig gingen wir zur Tür und spähten durch den Vorhang. Da saß der kleine Patschinski, rieb sich mit schmerzverzerrtem Gesicht den Hinterkopf und sah uns verständnislos an. Vor ihm auf dem Bürgersteig lag ein Mann und rührte sich nicht. Er hatte eine Platzwunde an der Stirn und eine heftige Beule, die beim Hinsehen zu wachsen schien. Ich riss den kleinen Patschinski hoch, packte Hardy am Arm und schrie: »Wir hauen ab!« Erst bei uns in der Siedlung hörten wir auf zu rennen. Wir lehnten uns keuchend an die Mauer vom Schulhof und ließen langsam die Luft raus. Schon am Abend hörte ich die Geschichte vom Mord im Anker im Radio. Am nächsten Morgen stand sie dick in der Zeitung. Mein Vater las beim Frühstück den ganzen Artikel vor. Der Täter hatte bewusstlos wie auf dem Präsentierteller draußen vor der Kneipe gelegen. Was ihn zu Fall gebracht hatte, war der Polizei ein Rätsel. Wir hätten es ihr sagen können, aber wir haben nie jemandem davon erzählt. Warum? Vielleicht wegen der Sache mit dem Tablett. Es war nur eine Idee gewesen. Trotzdem, das nagte an uns noch lange. Das wollten wir doch lieber für uns behalten.